die einzige Meinung, die sich der Zahlen bedient, um sich zu behaupten. Und das Kino ist eine konkrete Kunst, fröhlich und letzten Endes trügerisch, wenn es zeigt, dass es alles andere als Kunst ist. Ruth hatte ihn angefleht, geh nicht auf das Fest, wie Mary Astor in der Schlussszene von Der Malteser Falke. Ungläubig, bereit, die Lüge ihrer Liebe zur Wahrheit ihres Lebens umzuwandeln, wenn Humphrey Bogart sie vor dem elektrischen Stuhl rettet. Und hier nun Sarah, so rätselhaft wie Louise Brooks in Die Büchse der Pandora, ihr so ähnlich, Pony und Pagenkopf, rabenschwarzes Haar, eisiger Diamantblick, schicksalsschwangere Verfügbarkeit ausstrahlend. Sarah die Jüdin, die einzige, die spät nach Mexiko gekommen war. In diesem Moment veränderte sich etwas in Felix Maldonado. Er dachte anders. Er rief sich vergessene Assoziationen ins Gedächtnis, Erinnerungen an Filme, an die Geschichte, an die Gegenwart. Alles das hatte mit